It's very, very good to be here tonight. Es ist wirklich gut, heute Abend hier zu sein. I'd like to thank you, Pastor Orr, for allowing me the pulpit. That's very kind. You know, a lot of preachers in England don't allow you in there now. Also ganz herzlichen Dank, Pastor Rob, dass ich hier heute Abend predigen kann. In England ist es oftmals nicht mehr so, dass man das einfach kann. It's also nice to see my very first female translator here. Das ist auch wunderbar, meine erste weibliche Übersetzerin hier wieder zu treffen. Linda had the great privilege. Linda hatte das große Vorrecht damals, of translating me in Bratislava. Mich damals in Bratislava zu übersetzen. And she didn't know what to do with me either. Und sie wusste auch nicht, was sie mit mir anfangen sollte. You see, I am a Londoner. Denn wisst ihr, ich komme aus London. I was born in the city of London. Ich bin in der Stadt London geboren. And we have our own accent. Und da haben wir unseren eigenen Akzent. We speak very, very fast. Da sprechen wir sehr, sehr schnell. We have words that nobody else knows about. Wir haben Worte, die niemand anders kennt. But we don't know that you don't know about them. Aber wir wissen das nicht, dass ihr diese Worte nicht kennt. And so we get carried away. Und so reden wir einfach drauf los. And I still do it. Und das mache ich immer noch so. But mainly because the word of God is so exciting. Aber eigentlich nur deshalb, weil das Wort Gottes wirklich so begeisternd ist. I cannot understand why we do get boring sermons. Und deswegen kann ich es manchmal nicht verstehen, wenn wir manchmal langweilige Predigten bekommen. When we have the word of God. Wenn wir das Wort Gottes haben. And tonight I'm hoping it will not be a boring sermon. Und deswegen hoffe ich, dass es heute Abend auch keine langweilige Botschaft sein wird. I cannot stimulate you to do anything. Ich kann dich nicht dazu bewegen, irgendetwas zu tun. I cannot teach you anything. Ich kann dich auch nicht belehren. Only the Holy Spirit can do that. Es kann nur der Heilige Geist. I can only give you what he has given to me. Und ich kann dir nur das geben, was er mir gegeben hat. And my prayer is that you will be touched by what he's taught me. Und mein Gebet ist, dass du von dem berührt sein mögest, was er mich gelehrt hat. But that you won't just be hearers of the word. Aber dann sollst du nicht nur ein Hörer des Wortes sein. But with a big capital D. Aber mit einem großen you will be doers. Großen T sollt ihr auch Täter des Wortes sein. So I'd like you to turn to your Bibles, please, to the book of Acts. Also schlagt einmal die Apostelgeschichte auf. And chapter 3. In Kapitel 3. I think rather than read it, we'll go through it, because there's a lot of things that the Lord has shown me through these verses. Und ich denke, anstatt das jetzt in einem zu lesen, den Abschnitt, werden wir Vers für Vers da durchgehen, weil ich denke, da ist vieles drin, was der Herr mir gezeigt hat. And knowing how much you read your Bible in this church. Und ich weiß ja, wie sehr ihr auch hier die Bibel liest in eurer Gemeinde. You've probably already memorized this chapter anyway. Habt ihr wahrscheinlich eh das Kapitel schon auswendig gelernt. All right. Peter heals the crippled beggar. Es geht um die Heilung des Lahmgeborenen. And what we see in this first verse is that one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. Und wir sehen in diesem ersten Vers, dass Petrus und Johannes zur Stunde des Gebetes hinauf zum Tempel gingen. One of the most exciting things about being a Christian is that we are allowed to speak to our God. Das, was wirklich sehr, sehr begeisternd ist in unserem Leben als Christ, dass wir überhaupt erlaubt sind, zu Gott zu sprechen. And the other most exciting thing, und das andere, was auch sehr toll ist, is that he speaks back. Dass Gott zurückspricht. No other God worshipped in our land today. Kein anderer Gott, der heutzutage angebetet wird, speaks back to their people. Spricht zurück zu seinen Leuten. But our God does. Aber unser Gott, der macht das. But sometimes he has to shout very loud for us to hear him. Aber manchmal, da muss er sehr, sehr laut rufen, damit wir ihn hören. Peter and John were going to the temple at the time of prayer. Petrus und Johannes gingen also zum Tempel und es war die Stunde des Gebetes. When is your time of prayer? Wann ist deine Stunde fürs Gebet? A lot of people that I know. Viele Leute, die ich kenne, spend their time praying, die verbringen ihre Gebetszeit damit, a lot more earnestly when they have a problem. Earnestly. What did you say before? A lot more earnestly. Die verbringen ihre Zeit mehr ernstlicher, wenn sie Probleme haben. And that's like most of us, really, isn't it? Und das ist eigentlich bei den meisten von uns. If there's a problem, we've got to pray. Wenn es ein Problem gibt, dann müssen wir beten. And it teaches me something. Und das lehrt mich etwas. And I speak to myself here. Und deswegen muss ich jetzt auch zu mir selber reden. That sometimes when we pray, we do it according to how we feel. Manchmal da beten wir gemäß dem, wie wir uns gerade fühlen. And how we want God to do things for us. Und wie wir wollen, dass Gott Dinge für uns erledigt. And I've been learning something. Und da habe ich einiges gelernt. I've been learning not to seek his hands. Und ich habe gelernt, nicht nach seiner Hand zu suchen, but to seek his face. Sondern sein Angesicht zu suchen. Because when we seek his face, wenn wir sein Angesicht suchen, we don't have to expect anything from him. Dann brauchen wir gar nichts von ihm zu erwarten. But he still gives it as a father. Aber er gibt es trotzdem noch als Vater. Now my son is 21 years old now. Mein Sohn, der ist jetzt 21. I know you wouldn't believe that looking at me. Ich glaube, dass ihr mir das jetzt nicht glaubt, wenn ihr mich anschaut. I mean, Björn is like my older brother. Björn ist wie mein älterer Bruder. But seriously, when I came home from doing a mission. Aber im Ernst, als ich nach Hause gekommen bin von einer Missionsreise, my son was about 6 years old. Da war mein Sohn einmal 6 Jahre alt. And he would stand on the stairs. Und er hat auf den Stufen gestanden. And he would have those big blue eyes. Und dann hat er diese großen blauen Augen. And he would look at me. Und hat mich angestarrt. And before I could put my case down, und bevor ich schon meinen Koffer habe hinstellen können, he would say, da hat er gesagt, what did you bring me, Daddy? Was hast du mir mitgebracht, Papa? What have you got me, Daddy? Was hast du dabei für mich? It wasn't, I missed you, Daddy. Es war nicht, dass er gesagt hat, Papa, ich habe dich vermisst. It wasn't, I love you, Daddy. Er hat auch nicht gesagt, Papa, ich habe dich lieb. It was, what did you bring me, Daddy? Er hat gesagt, was hast du mir mitgebracht? And sometimes, you know, sometimes it hurts. Und manchmal, da verletzt das ein bisschen. And that's really what we're like with God sometimes. Und manchmal ist es aber genauso, was wir mit Gott machen. You see, our Father wants to hear from us. Wisst ihr, unser Vater möchte von uns hören. Not can I have. Er möchte nicht hören, kann ich das und das haben. But I love you, Dad. Sondern er möchte hören, ich liebe dich, Papa. Abba, Father. Abba, Vater. My God and my Lord. Mein Gott und mein Herr. I love you. Ich liebe dich. And when he hears that, und wenn er das hört, it stirs his heart. Dann berührt das sein Herz. And he gives. Und dann gibt er. You ask any father that has a child. Frag jeden Vater, der ein Kind hat. You ask any mother that has a child. Frag irgendeine Mutter, die Kinder hat. A child knows just the right things to say to get around them. Ein Kind weiß genau die richtigen Dinge, die es sagen muss, um das zu bekommen, was es haben möchte. And they put their hand or arms around your leg. Und dann strecken sie die Hand um deine Beine. I love you, Mommy. Ich liebe dich, Mami. Mommy, can I have that sweet? Mama, kann ich da diese Süßigkeiten haben? And they know exactly how to do it. Und sie wissen genau, wie sie es tun müssen. God wants us to love him. Gott möchte, dass wir ihn lieben. And he wants us to express to him that love. Und er möchte auch, dass wir diese Liebe zu ihm ausdrücken. You know, it's great to be able to sing those songs. Es ist wunderbar, diese schönen Lieder zu singen. You know, the church I'm at, we still sing a lot of old ones. In der Gemeinde daheim in England, da singen wir sehr, sehr viele alte Lieder noch. Which are just as good. Die aber trotzdem noch genauso gut sind. But you have to try to understand the language still. Aber du musst immer noch versuchen, die alte Sprache zu verstehen. There's a lot of thous. Es gibt da viele thous drin. And these. Und dies. You know, and prayer is something that we've really got to practice. Und Gebet ist wirklich etwas, das wir in die Praxis umsetzen müssen. And yet prayer is one of the meetings in a lot of churches today. Prayer is a is where a lot of people just do not go to. Aber trotzdem ist Gebet immer noch das eine, was viele Gemeinden, viele Christen nicht praktizieren. We have to try to make our prayer meetings more exciting. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Gebetszeiten, unsere Gebetstreffen mehr, richtig begeisternd machen. I went to one church recently. Ich bin vor kurzem in einer Gemeinde gewesen. And I walked in. Bin ich da reingekommen. And they had tables everywhere. Und dann hatten sie überall Tische stehen. And on the table was a big board. Und auf den Tischen war eine große Tafel. And there were two dice. Da waren zwei Würfel. And there were cards. Und da waren Karten dabei. And this was the way they were making their prayer meetings more exciting. Und so haben sie jetzt ihr Gebetstreffen veranstaltet. It was like a game of Monopoly. Es war so eine Art Monopoly-Spiel. They would throw the dice. Sie haben gewürfelt. They even awarded prizes at the end. Und haben dann am Ende dann mit Preisen belohnt. But when they got the card. Aber wenn dann die Karten gezogen wurden, it said, you know, pray for Austria. Dann stand da zum Beispiel drauf, bete für Österreich. They need it badly. No, they need it badly. Okay. Die brauchen es wirklich. Right, they didn't really say that. But, also das hat aber jetzt nicht wirklich drauf gestanden. But then they would stop and they would pray. Dann haben sie da kurz aufgehört, dann haben sie dafür gebetet. Now, basically, to be honest, it was good. I have to admit it was good. Und ich muss zugeben, das war wirklich gut. But it's a shame we have to do that to speak to our Heavenly Father. Aber es ist eigentlich eine Schande, dass wir so etwas machen müssen, um überhaupt zu unserem Vater zu sprechen. Because he wants to hear his children's voice. Denn er möchte die Stimme seiner Kinder hören. Peter and John went to the temple at the time of prayer. Petrus und Johannes gingen zum Tempel zur Stunde des Gebetes. For them it was 3 in the afternoon. Bei ihnen war es 3 Uhr am Nachmittag. But they did something before they went. Aber sie haben vorher noch etwas getan, bevor sie losgegangen sind. You see, I know they did this because they responded in a very, very positive way to this crippled beggar. Ich weiß, dass sie das getan haben anhand der Reaktion, wie sie umgegangen sind mit dem Lahmgeborenen. I wonder, do you prepare before you come to the service on a Sunday and midweek? Und deswegen stelle ich mir die Frage, bereitest du dich vor, wenn du sonntags oder auch hier unter der Woche zum Gottesdienst kommst? Or do you get up, have breakfast and quickly rush to the service? Oder stehst du auf, hast eben ein schnelles Frühstück und eilst dann in die Gemeinde? There is a preparation that we need to do. Es gibt eine Vorbereitung, die wir tun sollen. You see, they were prepared in their hearts. Denn sie waren, denn Petrus und Johannes waren in ihrem Herzen vorbereitet. Because as they walked down to the temple courts, denn als sie dort zum Tempel runtergegangen sind, they recognized that there was somebody in need. Da haben sie gemerkt, da ist jemand, der hat eine große Not. I wonder how many times you walk around Vienna. Und ich stelle mir die Frage, wie oft gehst du durch Wien? And you spot the people that are in need. Und du siehst die Menschen in Not. And I wonder how you respond to them. Und ich stelle mir die Frage, wie gehst du mit ihnen um? Very often we quickly walk by. Sehr, sehr oft, da gehen wir ganz schnell einfach nur vorüber. Peter and John, Petrus und Johannes, looked at the man. Haben diesen Mann angeschaut. Now the man was wise, he picked the right place to go. Der Mann, der war sehr weise, er hat den richtigen Ort ausgewählt. I mean, if you want to feel very religious, wenn du dich sehr religiös fühlen möchtest, before you go in, bevor du reingehst, it's good to give the guy some money. Dann ist es gut, dem da ein bisschen Geld zu geben. He could build them up and get something himself. Dadurch kriegt der Mann etwas und dadurch fühlst du dich gut dabei. But Peter and John, aber Petrus und Johannes, were really good full-time Christian workers. Waren wirklich gute vollzeitliche Arbeiter. They had no support. Sie hatten keine Unterstützung. They had nobody backing them. Sie hatten niemanden, der sie unterstützen würde. They said they had no silver or gold. Sie sagten, sie haben kein Silber, kein Gold. They had nothing for the offering. Sie hatten nichts für die Kollekte. Isn't that good? We don't have to tell the elders and the pastors that we haven't got any money when we come in. ist das nicht interessant? Braucht man nicht den Ältesten oder den Pastoren zu sagen, dass wir kein Geld haben, was wir geben können? But they were prepared in their heart to give what they had. Aber sie waren in ihrem Herzen bereit, vorbereitet, das zu geben, was sie hatten. And can I say that when you have Jesus, und kann ich das eine sagen, wenn du Jesus hast, you can keep on giving and giving and giving and giving and giving. Dann kannst du immer wieder geben und geben und geben und geben. Because he promises that you will receive 100 times back. Denn er verspricht, dass du hundertfach das wieder zurückempfängst. That's why I believe the Bible teaches the whole idea of sowing. Darum denke ich, lehrt die Bibel die ganze Idee von dem Säen. You see, if you give nothing, denn wenn du nichts gibst, you'll get 100 times nothing back. Dann kriegst du hundertfach nichts zurück. But if you give something, aber wenn du etwas gibst, you'll get 100 times something back. Dann bekommst du hundertfach etwas zurück. That's what it is. So when you come and give your offering, das heißt, wenn du zum Beispiel dein Opfer gibst in die Kollekte, and you say in your mind, oh, not again, und wenn du in deinen Gedanken sagst, ah, nicht schon wieder. And the pastor can hear the rattling of the coins. Und der Pastor hört schon, wie das da klimpert, die Münzen. And you come up with your 50 cents. Und dann kommst du da mit deinen vielleicht 50 Cent. Or whatever. Was auch immer. And you put it in. Und du legst es rein. If you've given even 50 in the right heart. Wenn du selbst nur 50 Cent gegeben hast, aber mit der richtigen Herzenshaltung. You've sowed it. Dann hast du es gesät. You can expect to get back. Dann kannst du erwarten, etwas zurückzubekommen. But you give, not expecting to get. Aber du gibst und du hast nicht die Erwartungshaltung, etwas zurückzubekommen. You say, Lord, it doesn't matter if you don't want to give me it. Du sagst, Herr, es ist ganz egal, ob du mir etwas geben möchtest. I don't mind. Das ist mir egal. You can have this because it's yours anyway. Herr, du kannst es haben, weil es gehört eh ja dir. I would not have this unless you gave it to me first of all. Ich würde es sowieso nicht haben, wenn du es mir nicht zuvor gegeben hättest. You see, everything that you have, alles, was du hast, belongs to him. Gehört ihm. You sang a song a minute ago, which, you know, I had to stop and briefly think, because I'm aware. Ja, wir haben vorhin eben ein Lied gemeinsam gesungen, da musste ich kurz innehalten und darüber nachdenken. You sang, my life is yours. Wir haben alle zusammen gesungen, mein Leben gehört dir. I think that is probably the hardest thing to sing. Ich glaube, das ist das Schwierigste, was man wirklich je singen kann. It's easier to sing when you've got a really good guitarist than somebody leading. Ich glaube, es ist einfach zu singen, wenn du jemanden hast, der gut Gitarre spielen kann und gut Gesang leiten kann. And who's got a really good voice and sings in tune. Und wer auch noch eine gute Stimme hat zum Singen. But putting it into practice is something different. Aber das in die Praxis umzusetzen, das ist etwas ganz anderes. When you have to make that stand for Jesus. Wenn du wirklich für Jesus so einstehen musst. You see, I believe that Jesus wants us to give not just finance. Denn wisst ihr, ich glaube, dass Jesus uns nicht nur Finanzen geben möchte. He wants us to give time. Er möchte uns Zeit schenken. He wants us to give ourselves. Er möchte sich uns selbst schenken. And he wants us to really move in a way that he moved. Und er möchte uns wirklich in einer Art und Weise bewegen, wie er das nur tun kann. You see, he didn't hold anything back. Er hat nichts zurückgehalten. Even before he was crucified, he was giving, giving, giving all selbst the time. Selbst bevor er gekreuzigt wurde, da hat er die ganze Zeit nur gegeben, gegeben und gegeben. And Jesus, the man, was also spending that time speaking to his Father. Und Jesus als Mensch hat ebenfalls diese Zeit im Gebet verbracht, im Gebet mit seinem himmlischen Vater. Making sure that his human heart was in line with what the Father wanted. Damit er wirklich sicher war, dass sein menschliches Herz mit dem übereinstimmt, was Gott der Vater möchte. They were prepared to meet need, was Peter and John. Petrus und Johannes waren bereit, hier eine Not zu stillen. But they were also prepared to let God work. Aber sie waren auch bereit, Gott durch sie wirken zu lassen. Now many people, viele Leute, are very happy to sign a check. Die, bei denen ist es kein Problem, einfach mal eben einen Scheck zu unterschreiben. You know, they will give the money. Sie geben mal schnell das Geld her. For somebody else to do the job. Sie zahlen irgendjemand anders, damit der dann die Arbeit für sie macht. But there were times when God will call you to actually not give the money. Aber da wird es Zeiten auch geben, wo Gott dich ruft, wo er dir sagen wird, nicht jetzt das Geld geben, but do the job. Sondern dass du die Arbeit tust. Und du musst bereit dazu sein, wenn du dein Leben für Gott gibst, dass du dann auch das tust, wenn er dich dazu ruft. They said, silver and gold I haven't got. Sie haben gesagt, Silber und Gold, das haben wir nicht. But what I have got, aber was ich habe, oder was wir haben, I will give to you. Das geben wir dir. Now, we could stop there. Jetzt können wir hier stoppen, innehalten. Und wir könnten sagen, yes, they're going to give them Jesus. Und dann sagen wir ihnen, ja, jetzt werden sie Jesus weitergeben. They're going to witness to the man for 3 hours. Sie werden jetzt 3 Stunden lang ihm ein Zeugnis erzählen. And they're not going to do anything else. Und dann werden sie nichts weiter tun. But they were bolder than that. Aber sie waren noch tapferer als das. Because they knew that their God was a God who is a creative God. Denn sie wussten, dass ihr Gott ein kreativer Gott ist. Who wasn't just sitting in heaven saying, okay, get on with it. Der nicht irgendwo im Himmel da herumsitzt und runterschaut und sagt, okay, schaut, dass ihr da irgendwie zurechtkommt. He was saying, you get involved in what I'm doing. Sondern er sagt, ihr sollt teilhaben an dem, was ich tun will. And so they say to the man, und darum sagen sie zu dem Mann, silver and gold I haven't got, Silber und Gold haben wir nicht, but such as I have, I give to you. Aber was wir haben, geben wir dir. In the name of the Lord Jesus Christ, im Namen des Herrn Jesus Christus, walk. Steh auf und gehe. Can you imagine being in Vienna? Könntest du dir das vorstellen? Du bist in Wien. Going down into the Vienna city center. Gehst ins Stadtzentrum hier in Wien. Coming across one of those beggars. Und triffst da irgend so einen Bettler. Who may or may not be able to walk. Der entweder gehen oder vielleicht auch nicht gehen kann. And instead of giving him money. Und anstelle ihm Geld zu geben. Saying in the name of the Lord Jesus Christ, walk. Da sagst du zu ihm im Namen des Herrn Jesus Christus, gehe. Boldness. Tapferkeit. Do we have this kind of God? Haben wir diesen Gott? You see, it's easy for us to be in church. Seht mal, es ist leicht für uns, in die Gemeinde zu gehen. It's easy for us to raise our hands. Es ist leicht für uns, uns die Hände zu erheben. And to worship God in heaven. Und Gott im Himmel anzubeten. And while we're doing that, we're forgetting that he lives in our lives, in our hearts. Und während wir das tun, vergessen wir manchmal, dass er in unserem Herzen lebt. We're forgetting that he walks wherever we go. Wir vergessen oft, dass er überall dorthin geht, wo wir gehen. That he knows every thought in your mind. Dass er jeden Gedanken kennt, der in uns ist. That he knows everything that is in your heart. Er weiß alles, was in unserem Herzen ist. And we go and we think, well, we can be all right. Und wir gehen und wir denken, ja, es wird schon alles in Ordnung sein. But Jesus says, you are the body of Christ. Aber Jesus sagt, du bist der Leib Christi. You are his feet. Du bist seine Füße. You are his hands. Seine Hände. You are his mouth. Sein Mund. You are his actions. Seine Taten. That's why religion has messed up so much. Darum hat Religion so vieles verdorben. Because if people think about Jesus now, denn wenn heute die Menschen über Jesus nachdenken, they think about religion, dann denken sie über Religion and the wars it's caused, und über die vielen Kriege, die dadurch verursacht worden sind, and the boring sermon on Sunday, und natürlich an die langweiligen Predigten am Sonntag, because the Holy Spirit is not there, weil der Heilige Geist da nicht mehr da ist, bringing out the Word of God in life, der das Wort Gottes ins Leben bringt, and they say, oh, und, I'm happier as I am. Und dann sagen sie, na, ich bin glücklich so, wie es mir jetzt gut geht. When Jesus walked this earth, als Jesus hier auf der Erde war, he demonstrated the words that he spoke. Da hat er die Worte demonstriert, die er gesprochen hat. The Bible tells us that the Bible is that the gospel is a gospel of power, not just of talk. Die Bibel sagt uns, dass das Evangelium ein Evangelium der Kraft ist, nicht nur ein Evangelium der Worte. Now what does that say? Aber was bedeutet das? That says God wants to demonstrate. Das sagt, dass Gott demonstrieren will. He doesn't want you to just talk about it. Er möchte nicht, dass du nur einfach nur so darüber sprichst. He wants you to do it. Er möchte, dass du es tust. He wants you to do what the scripture says. Er möchte, dass du das tust, was die Schrift sagt. And the Bible here tells us, die Bibel sagt uns hier, the man gave him his attention. Und der Mann gab ihm seine Aufmerksamkeit. Because he was expecting to get something from them. Denn er hatte jetzt die Erwartung, dass er etwas bekommen würde. They looked at the man first. Sie haben sich zunächst den Mann angeschaut. He looked back. Er hat zurückgeschaut. Now you are looking at me. Jetzt schaut ihr mich an. But I wonder how much attention you're giving to me. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, wie viel Aufmerksamkeit gibt's mir? When I was very young, als ich sehr jung war, I learned a really good thing. Da habe ich etwas sehr Gutes gelernt. That when somebody was speaking to me, dass wenn jemand zu mir gesprochen hat, I looked as though I was really, really listening. Dann habe ich gelernt, so reinzuschauen, als würde mich das wirklich sehr interessieren. But in fact, I was somewhere else. Aber in Wirklichkeit war ich ganz woanders. And I would be looking and going, hmm? Und ich habe angeschaut, ja, den Kerl. But I was somewhere else. Aber ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. If that person had asked me what they had said, I would never been able to tell them. Wenn die Person mich jetzt gefragt hätte, was habe ich gerade gesagt, dann hätte ich darauf keine Antwort gehabt. And I want you to know that all those that are laughing know exactly what I'm saying. Und alle, die jetzt lachen, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Okay. So next time you talk to those people, make a note quickly. All right. Also das nächste Mal, wenn ihr mit den Leuten redet. But he caught his attention and was expecting to get something. Aber er war jetzt ganz aufmerksam, weil er hat jetzt hier etwas erwartet. You see, when your pastor stands up, dann schaut mal, wenn euer Pastor aufsteht, because you love him so much, weil ihr ihn so sehr liebt, you expect to get something from him. Dann erwartet ihr, dass ihr etwas bekommt von ihm. That's a big pressure on him. Das ist ein sehr großer Druck, der auf ihm lastet. But he wants to give you what God wants to give you. Aber er möchte euch geben, was Gott ihm gegeben hat. So please, in future, don't come and get it because your pastor that you love so much is wanting to give it to you. Oh, sorry, I knew that would catch you out. All right, let me rewind. Okay, get it because God wants to give it to you. Also nimm es, weil Gott es dir anbieten möchte. And allow the pastor to just be the messenger. Und erlaube dem Pastor einfach nur, dass er der Botschafter sein kann. Because the thing that kills many pastors, denn das, was viele Pastoren wirklich tötet, and burns them out, und was sie wirklich ausbrennen lässt, is the expectancy of the congregation, das ist die Erwartungshaltung der Gemeinde. To have him give to them week after week after week. Sie erwarten, dass er immer Woche für Woche geben soll. But you must prepare before you come. Aber du musst dich vorbereiten, bevor du eigentlich daherkommst. You see, it's not always the pastor's fault that you don't hear. Es ist also nicht immer nur die Schuld des Pastors, wenn du nicht hörst. It's sometimes ours. Manchmal ist es unsere Schuld. That we've had to rush. Weil wir so in Eile waren. We stayed up too late at night watching the movie. Da sind wir zum Beispiel am Abend zu lange aufgeblieben, weil wir irgendwelche Filme geschaut haben. We had a late dinner. Oder wir haben ein spätes Abendessen gehabt. You know, and we were just enjoying ourselves. Und wir haben sehr viel Spaß gehabt. And we just didn't get up with the right motivation. Und sind dann am nächsten Tag nicht mit der richtigen Motivation aufgestanden. Peter and John. Petrus und Johannes waren in ihrem Herzen vorbereitet. Sie waren darauf vorbereitet, ein Bedürfnis zu stillen und darauf vorbereitet, Gott wirken zu lassen. Aber sie hatten auch eine positive Einstellung. Eines, wovon ich mich selber immer wieder abhalte, zu tun, ist, zu be negativ. Dass man negativ ist. It's very hard sometimes. Es ist manchmal sehr schwer. Because if you have an opinion, denn wenn du manchmal eine Meinung hast, it can come out as being negative. Dann kann es sehr negativ rüberkommen. Even though it's positive to you. Obwohl es für dich vielleicht positiv erscheinen mag. And so the negative has a negative effect. Und darum hat das Negative auch einen negativen Einfluss. But positive speech, aber positive Rede, has a positive effect. Hat einen positiven Einfluss. Peter said, "Silver and gold I do not have." Petrus und Johannes haben gesagt, Gold und Silber haben wir nicht. And it says this that he took him by the hand. Und dann steht da, dass er ihn an der Hand an die Hand genommen hat. And helped him up. Und dass er ihm aufgeholfen hat. He helped the man up. Er hat dem Mann geholfen, aufgeholfen. How many people do you know that pray? Wie viele Leute kennst du, die beten? And then just walk away. Und dann weggehen. They pray. Sie beten. God will do it. Auf Wiedersehen. God will do it. Gott wird es schon richten. Good. It doesn't matter that we don't see the final answer. Es macht schon nichts, wenn wir jetzt nicht die sofortige Antwort sehen. God knows my heart. Gott kennt ja eh mein Herz. God will do it sometime. Gott wird es irgendwann richten. And they leave the person. Und dann lassen sie die Person alleine. And the person can still be walking like this. Und die Person geht immer noch so daher. Or it could still be crawling on the floor. Oder kriecht immer noch auf dem Flur herum. Because we didn't lift them up. Weil wir die Person nicht aufgerichtet haben. You see the practical things that Peter and John were doing. Die praktischen Dinge, die Petrus und Johannes dort getan haben. Were saying it's not enough just to talk to you. Es war einfach so, dass es nicht ausgereicht hat, nur mit der Person zu sprechen. I've got to do something so that God sees my faith. Deswegen muss ich etwas tun, damit Gott meinen Glauben sieht. You see, God wants to see your hearts. Denn Gott möchte eure Herzen anschauen. If your heart is just looking for a demonstration that you can boast about, wenn dein Herz nur nach irgendeiner Demonstration Ausschau hält, so dass du dich rühmen kannst oder dass du stolz auf dich selber bist, it probably will never happen. Dann wird das nie passieren. But if you are doing it because one, your heart is crying out for that person to be made well. Aber wenn du das tust mit der Einstellung, dass dein Herz wirklich rausschreit zu dieser Person, damit es dieser Person gut geht. And you are prepared to do anything. Und wenn du wirklich bereit bist, alles zu tun. In order to make it possible. Damit das auch wirklich dann gelingen kann. That's when your prayer will touch the heart of God. Dann werden deine Gebete das Herz Gottes berühren. Because prayer is not just words. Denn Gebet, das ist mehr als nur Worte. When you pray, wenn du betest, you must be prepared to be the answer to your own prayer. Dann musst du auch vorbereitet sein, dass du die Antwort wirst zu deinen eigenen Gebeten. That is when your heart is touched. Dann ist dein Herz wirklich berührt. That is when the heart of God is touched. Dann ist das Herz Gottes berührt. When the sweet smelling savor of real praying. Wenn roast beef smell. You know, the sweet smell. Der süße Geruch, that goes into heaven. Der in den Himmel aufsteigt. Real prayer. Echtes Gebet. Not just the prayer that hits the ceiling and comes down again. Nicht nur einfach die Worte, das Gebet, was bis zur Decke geht und dann kommt es wieder runter. You know, it's true that sometimes we spend our times of, you know, ducking because it's hitting and coming straight back again. Manchmal ist das wirklich so, da müssen wir uns schon fast schon in Deckung gehen, weil es wieder runterkommt, was wir da beten. You all know what I mean. Ihr wisst, was ich meine. You pray and you pray and you pray. Du betest und du betest und du betest. And you don't seem to get an answer. Und es scheint so, als kommt keine Antwort. Because we're not praying the right way. Weil wir nicht auf die wirklich richtige Art und Weise beten. We try to persuade ourselves we're praying the right way. Wir versuchen uns immer wieder zu überreden und denken wir beten eh richtig. And sometimes we pray because we want to impress people. Manchmal beten wir auch, weil wir Leute beeindrucken wollen. I know a man. Ich kenne einen Mann. That every time he prayed. Jedes Mal, wenn der gebetet hat. He would start from the book of Genesis. Da hat er angefangen bei 1. Mose. He would go on for 45 minutes. Der hat dann wirklich 45 Minuten lang weiter gebetet. He would take a break. Und dann hat er eine Pause gemacht. He would let somebody else pray. Dann hat er jemand anders beten lassen. And he would stand up and finish the New Testament. Und dann ist er aufgestanden und hat dann durchs Neue Testament durchgebetet. That is not praying. Das ist nicht beten. That is being impressive that he knows his Bible. Das ist nur, dass er uns beeindrucken kann, dass er eine gute Bibelkenntnis hat. But prayer is making an effective approach to God. Aber Gebet ist wirklich, wenn man wirklich ganz effektiven Kontakt zu Gott hat. They were prepared and they were positive. Sie waren vorbereitet und sie haben eine gute, positive Einstellung gehabt. They spoke well. Sie haben gut gesprochen. But then they put the faith into action. Aber dann haben sie auch den Glauben in Aktion umgesetzt. Now I need to put something right, first of all. Und da muss ich eines gleich mal richtigstellen. Okay. I was not a rugby player. Ich war kein Rugby Player. I was a footballer. Ich war ein Fußballer. Okay. Real football, richtiger, European style, richtiger europäischer Fußball. All right, and I'm still involved in football. I'm a referee. Aber ich habe auch sogar noch mit Fußball jetzt noch zu tun. Ich bin nebenbei noch Schiedsrichter. And I spend it as part of my ministry. Und das verwende ich auch als Teil meines Dienstes. And faith is something that the Lord has been speaking to me for many, many years about. Und Glaube ist wirklich ein Thema, über das der Herr immer wieder zu mir gesprochen hat. See, faith is believing what you cannot see. Glaube ist wirklich, dass man etwas sehe. Repeat it again. Faith is believing. Glaube ist, dass man etwas glaubt, what you cannot see. Was du noch nicht sehen kannst. Has anybody ever been to heaven? War jemand von euch schon einmal im Himmel? Anybody believe in heaven? Glaubt jemand hier von euch an den Himmel? Hands up if you believe in heaven. Streck deine Hand aus, wenn du an den Himmel glaubst. Right, hands up if heaven is really in your heart. Hand hoch, wenn der Himmel wirklich in deinem Herzen ist. Okay, there's some of you thinking, oh, I wonder. I'm not quite sure about this. Einige, die denken, jetzt bin ich mir da doch nicht so okay, sicher. Okay, I'm an evangelist. See me afterwards. Okay, ich bin ein Evangelist. Du kannst nachher zu mir kommen. So be aware. Also sei wirklich wachsam. That you are believing in a place. Sei dir im Klaren darüber, dass du an einen Ort glaubst. That you have never been to. Dort bist du nie gewesen. And that you have never seen. Und den hast du auch noch nie gesehen. I believed in Austria once. Ich habe einmal an Österreich geglaubt. But I'd never been there. Aber ich bin noch nie dort gewesen. I've been back regularly for about 10 years. Aber jetzt bin ich in den letzten 10 Jahren regelmäßig hier gewesen. So you're not as bad as people say. Also es ist halt nicht so schlecht, wie die Leute immer sagen. But you see, faith is being sure of what you hope for. Glaube ist, dass man sich wirklich sicher ist auf das, worauf man seine Hoffnung baut. And certain und sicher of what you cannot see. Sicher dessen, was du nicht sehen kannst. Now notice what it says, certain of what you cannot see. Ich wiederhole das noch einmal, sicher dessen, was man nicht sehen kann. So the fact that you've never seen your father also in heaven, die Tatsache, dass du deinen himmlischen Vater noch nie gesehen hast, doesn't mean you can't be certain about him. Heißt jetzt nicht, dass du dir deswegen nicht sicher sein kannst über ihn. Because you know what Jesus has done. Denn du weißt ja, was Jesus getan hat. You know what Jesus did. Du weißt, was Jesus getan hat. And Jesus said, I only do those things. Und Jesus hat gesagt, ich tue nur diese Dinge, that the Father tells me to do. Die der Vater mir sagt, dass ich sie tun soll. So if you do what the Father says you are supposed to do. Und wenn du die Dinge tust, die der Vater sagt, dass diese Dinge sind, die du tun sollst. Your relationship with him. Deine Beziehung mit ihm. Is going to become very, very special indeed. Es wird dann wirklich in der Tat ganz besonders sein. How do I know this? Woher weiß ich das? My father and I did not get on very well. Real father. Mit meinem richtigen irdischen Vater bin ich nicht gut klargekommen. If I did things good, wenn ich Dinge gut gemacht habe, he was happy. Dann war er froh, hat sich gefreut. If I did things bad, wenn ich etwas schlecht gemacht habe, or was disobedient, zum Beispiel war ich ungehorsam, he wasn't very happy. Da war er nicht sehr glücklich. Now the Bible tells us that God disciplines those that he loves. Und in der Bibel steht, dass Gott diejenigen züchtigt, die er liebt. So when we know that we can please him, wenn wir wissen, dass wir ihn erfreuen können, he's going to be happy. Dann wird er froh sein. That's why the word of God says, darum sagt das Wort Gottes, the joy of the Lord is your strength. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. How do you receive the joy of the Lord? Wie empfängst du die Freude am Herrn? Okay. By obedience. Durch Gehorsam. When you make him happy, wenn du ihn glücklich machst, you become happy. Dann wirst du glücklich. Maybe that's a reason that church is so unhappy. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass viele Gemeinden so unglücklich sind. You're looking very serious tonight. Jetzt schaut er sehr ernst rein heute Abend. You know, you are allowed to smile in church. Ihr dürft sogar lächeln in der Gemeinde. Okay, church is fun. Gemeinde ist wirklich Spaß. All right? And so obedience is the way to be joyful. Also Gehorsam ist ein Weg zur Freude. When you are out of the will of God, wenn du dich außerhalb des Willen Gottes befindest, and you know that you're out of the will of God, und wenn du weißt, dass du außerhalb des Willen Gottes stehst, you're not happy, are you? Dann bist du nicht froh, oder? And you have to make a choice. Und du musst dann eine Wahl treffen. Do I want to stay out of his will? Möchte ich außerhalb seines Willens stehen? Or do I want to get back into it? Oder möchte ich wieder da zurückkommen? You have to pass and throw away the desires that you have. Und du musst dieses Verlangen, was du hast, beiseite legen. In the natural. Also dass das was in deiner Natur drin steckt. And replace them with the desires of the spiritual. Und sie mit den geistlichen Verlangen ersetzen. And then you will begin to laugh. Und dann fängst du an zu lieben. Then your heart will come up and it will bounce. Und dann kommt dein Herz hervor und wird vor Freude springen. You see, I get told off quite a lot. Man verbietet mir oft zu reden. You know, when I go to church, wenn ich in die Gemeinde gehe, people say I'm too happy. Dann sagen die Leute, du bist zu fröhlich. I've actually been asked to leave a meeting because I was smiling too much. Man hat mich sogar einmal gebeten, eine Versammlung zu verlassen, weil ich zu oft gelächelt habe. Brother, you're not taking this seriously enough. Bruder, du nimmst das nicht wirklich ernst genug. What the Bible says, where the presence of the Lord is, aber die Bibel sagt, wo die fullness of joy. Die Bibel sagt, wo die Gegenwart des Herrn ist, da ist die Fülle der Freude. It's true, isn't it? Yeah. Das stimmt, oder? Okay. All right. There is fullness of joy. Da gibt es wirklich Freude, die Fülle. Their faith was active. Ihr Glaube war aktiv. The word of God says, don't be just hearers, be doers. Die Bibel sagt, seid nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Put into action what you actually know, not what you just believe. Setz das wirklich in die Tat um, was du eigentlich schon weißt, nicht nur das, was du nur glaubst. If you know that Jesus saved you, wenn du weißt, dass Jesus dich errettet hat, then you know that he can save anybody. Dann weißt du, dass er irgendjemanden retten kann, dass er jeden retten kann. So you don't give up. Also brauchst du nicht aufzugeben. You keep on sharing so that somebody will get saved. Also gibst du das Evangelium weiter an andere, so damit Leute die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. You see, when we read our Bibles, wenn wir unsere Bibel lesen, we actually read it and believe what we've already read. We believe what we've already read. Dann glauben wir das, was wir schon gelesen haben. Okay, but when we read it and we find something different. Und wenn wir das dann lesen und dann finden wir irgendetwas anderes auf einmal. When God brings revelation. Wenn Gott dann auf einmal Offenbarung schenkt. Very often we put it aside. Dann legen wir das ganz schnell manchmal auf Seite. Oh, I'm not sure about that. Da bin ich mir nicht so sicher hier. I'm sure you don't mean that, Lord. Herr, ich glaube nicht, dass du das wirklich jetzt meinst. You said that a long time ago. It can't possibly be for me. Das hast du mal vor langer Zeit gesagt. Das kann jetzt nicht für mich so stimmen. You don't really mean that, do you, Lord? Herr, du meinst das jetzt nicht wirklich so, oder? I've got to give a tenth of my money. Ich muss 10% von meinem Geld geben. You are joking, aren't you, Lord? Herr, du machst jetzt Witze, oder? And he says, yeah, I'm joking. Und er sagt, ja, ich mache nur Witze. You've got to give everything. Du musst alles geben, sagt er dir dann. That's the choice, Jim. That's amazing. It's an amazing thing that I've discovered. Das ist wirklich eine erstaunliche Sache, die ich da entdeckt habe. And I wasn't going to speak on this, but I've got to say this. Ich wollte eigentlich gar nicht über dieses Thema sprechen, aber ich sag's jetzt mal. I never used to tithe. Ich habe nie zu einer bestimmten Zeit nie den Zehnten gegeben. The excuse I used, die Entschuldigung, die ich hatte, was I was a poor evangelist. Weil ich ein armer Evangelist war. I had very little money to support my family. Ich hatte sehr, sehr wenig Geld, um meine Familie zu unterstützen, zu ernähren. And I had I used it as an excuse. Und das war meine Entschuldigung. I've repented of that since. Und davon habe ich darüber habe ich Buße tun müssen. I had a £5,000 debt. Ich hatte dann irgendwann einmal 5.000 Pfund Schulden. No matter how much I tried, I could not get rid of that debt. Und ich habe alles Mögliche versucht, aber ich wurde diese Schulden nicht los. Until one day God spoke to me. Bis Gott dann irgendwann einmal zu mir gesprochen hat. And he said, Phil, it's time you started tithing. Und da hat Gott zu mir gesprochen, Phil, es ist jetzt an der Zeit, dass du den Zehnten gibst. Now, it was a bigger thing than that, but I won't go into all that. Das war eine größere Sache. Ich möchte das jetzt nicht ins Detail ausführen. So from that time, I decided I'm going to do this. Und von dieser Zeit an habe ich mich dafür entschieden, das wirklich zu tun. Even if it means I haven't got enough money on the outward sign, the 10% is God's. It doesn't belong to me. It's His. Selbst wenn ich nicht genug Geld zur Verfügung habe, die 10% gehören zu Gott. Es ist seins. My 5,000 pound debt. Diese 5.000 Schulden, die 5.000 Pfund Schulden, disappeared in 3 months. Sind in 3 Monaten verschwunden. I owed nobody anything. Dann habe ich plötzlich niemandem wieder etwas geschuldet. And I'm not boasting now, but it's the glory to God. I don't owe anybody anything now. Und ich habe keine Schulden jetzt mehr. Und ich sage das nicht, um mich selbst zu rühmen, sondern das ist wirklich Gottes Werk. I got nothing in the bank. Ich habe nichts in der Bank. But I don't owe anybody anything. Aber ich habe bei niemandem auch Schulden. I'm not going to leave any problems for the people after me. Und ich möchte auch nicht für die Leute, den Leuten irgendwelche Probleme bereiten. Faith is positive. Glaube ist positiv. Faith is not something you just believe. Glaube ist nicht etwas, was du nur einfach so glaubst. Faith is active. Glaube ist aktiv. You have to do to allow your faith to grow. Du musst es wirklich erlauben, dass dein Glaube wachsen kann. When the disciples were sent out by Jesus to cast out demons and heal the sick, als die Jünger ausgesandt worden sind von Jesus, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen, the first time they went, they said, "Lord, this doesn't work." Das erste Mal sind sie losgezogen und haben gesagt, Herr, das funktioniert nicht. He said, "Be patient." Er hat gesagt, seid geduldig. And so he breathed the Holy Spirit on them again. Und dann hat er wieder den Heiligen Geist in sie eingeatmet. Sent them out. Hat sie rausgeschickt. And they came running back to Jesus. Und sie kamen und sind zurück zu Jesus gerannt. Lord, Lord, Lord. Herr, Herr. Even the demons are coming out. Sogar die Dämonen gehen weg. The sick are being healed. Die Kranke werden geheilt. Have you ever noticed how Christians get excited at God doing what He always does? Habt ihr gemerkt, das ist immer Christians always get excited. Die Christen werden immer sehr begeistert über about the things that God always does. Über die Dinge, die Gott immer tut. You see, what is natural to God is supernatural to us. Was für Gott ganz natürlich ist, ist für uns übernatürlich. And sometimes I imagine Father just being in heaven. Manchmal da stelle ich mir unseren himmlischen Vater so vor, der ist da im Himmel. What are they getting so excited about down there? Warum freuen die sich da so? All I've done is mended that broken leg. Alles, was ich getan habe, ich habe doch nur da dieses gebrochene Bein geheilt. Given that person a new heart? Ich habe dieser Person ein neues Herz geschenkt. What are they getting so excited about? Warum sind die da so begeistert drüber? But you see, we need to get excited. Aber wir müssen uns darüber freuen. Because that builds our faith. Denn das baut unseren Glauben auf. When you first became a Christian, als du Christ wurdest, were you unhappy? Warst du da unglücklich? I know I wasn't. Ich weiß, dass ich das nicht war, aber dann passiert oftmals etwas sehr Komisches. Even though I wasn't unhappy, I cried. Obwohl ich nicht unglücklich war, habe ich geweint. Tears just came down my face like they'd never come down, had never come down before. Tränen sind mir einfach über mein Gesicht gelaufen und das ist zuvor nie passiert. And I couldn't stop weeping. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Because I was so happy. Weil ich so froh war. Aren't we funny people? Lustige Leute. And so he was prepared, they were prepared, they were positive. Sie waren vorbereitet, sie haben eine positive Einstellung gehabt. And because God saw that, und weil Gott das gesehen hat, something amazing happened. Ist etwas Erstaunliches hier passiert. Power from heaven was released. Da wurde die Kraft des Himmels freigesetzt. People saw two members of the church. Die Menschen haben 2 Mitglieder aus der Gemeinde gesehen. And all of a sudden they all crowded around them because this man. Und ganz plötzlich, da haben sie sich ganz dicht um sie gedrängt, denn dieser Mann hier, that the religious people hadn't given anything to, das war ein Mann, da haben die religiösen Führer, die religiösen Leiter, sie haben ihm gar nichts gegeben. Was suddenly in the temple courts, auf einmal war er plötzlich im Tempel drin gestanden, going, hey, praise the Lord, yep, yep. Da ist auf einmal da rumgesprungen, hat gesagt, preis den Herrn. Do it properly. You can tell he needs some deliverance. All right, okay. So they were excited. Die waren wirklich begeistert. Die waren sehr begeistert. The people wondered what had happened in their service. Und die Menschen haben sich gefragt, was ist denn hier passiert im Gottesdienst? Do you know one of the amazing things that happens in some churches that I go to? Was interessant ist, was passiert in einigen Gemeinden, in denen ich schon gewesen bin. That as soon as the Holy Spirit turns up, sobald der Heilige Geist erscheint, they close the service. Dann beenden sie den Gottesdienst. You know, I don't think we're ready for this yet. Ich glaube nicht, dass wir da schon bereit dafür sind. Can I say, if you're not ready for the Holy Spirit, then you're not ready for Jesus? Kann ich das sagen, wenn du nicht für den Heiligen Geist bereit bist, dann bist du auch nicht bereit für Because Jesus. Because they're one of the same. Denn er ist einer derselbe. And the people were amazed at what had happened. Und die Menschen waren einfach erstaunt von dem, was hier passiert ist. You know, you could just imagine them arguing, no, it's not the same guy. It's a trick. Und einige haben vielleicht gesagt, na, das ist nicht der gleiche, das ist jetzt hier nur ein Trick. It's his twin brother. Das ist sicher sein Zwillingsbruder. You know, and they argue because they, some of them would not believe. Und dann haben sie Argumente gebracht, weil einige einfach nicht glauben wollten. In a God who could heal. Dass sie nicht an einen Gott glauben wollten, der diese Heilung zustande bringen konnte. They were not used to it. Sie waren nicht daran gewöhnt. The prophets used to do it. Die Propheten haben das getan. But that was for them. Aber das war für sie. It's not for now. Das ist nicht für jetzt. But that is the same guy. Aber es ist trotzdem der gleiche Kerl. It's true, he's got the same sandals on. Denn er hat immer noch die gleichen Sandalen an. And look. Look at the smile on his face. Und jetzt schau dir mal sein Lächeln an in seinem Gesicht. He didn't look like that when we came in. Er hat so nicht ausgeschaut, als wir da hier reingekommen sind. They recognized him as that man. Sie haben ihn dann wiedererkannt als diesen Mann. And it had an effect upon them. Und das hatte einen Einfluss auch auf sie. It had an effect upon the religious people. Es hatte einen Einfluss auf die religiösen Leute von damals. Because God had demonstrated his power among them. Denn Gott hatte seine Kraft unter ihnen unter Beweis gestellt, demonstriert. Even before they'd sung a psalm. Bevor sie überhaupt einen Psalm gesungen hatten. Can't possibly be a good healing. We haven't even started the service yet. Das kann keine wirklich gute Heilung sein. Wir haben ja noch nicht einmal mit dem Gottesdienst angefangen. It's true that so often we have things in little boxes. Aber es stimmt, manchmal da haben wir Dinge, die packen wir einfach in irgendwelche kleinen Kisten. And we pack God into a box. Und wir stecken Gott in so eine kleine Kiste. And we say this is the time we meet. Und sagen, das ist die Zeit, das Zeitfenster, wo wir uns treffen. This is when you can do your bit. Und zu dem Zeitpunkt kannst du so dein bisschen machen. But on my way home to dinner. Aber dann kommt schon bald der Nachhauseweg und ich freue mich aufs Mittagessen. Please don't interrupt me. Also auf dem Nachhauseweg, dann unterbrech mich bitte nicht. When Moses went up onto the temple, up onto the mountain. Als Mose auf den Berg hinaufgestiegen ist. He went to worship. Da ist er dahingegangen, um anzubeten. He took Joshua with him. Er hat Josua mitgenommen. And he said to Joshua. Und er sagt zu Josua. Joshua, stay down here. I'll be down in a little while. Und er sagte zu Josua, bleib hier unten. Ich werde sehr bald wieder hier sein. 3 days later, 3 Tage später, he comes down the mountain. Kommt er den Berg wieder runter. I wonder what Joshua's attitude was like. Ich stelle mir die Frage, wie war Josuas Einstellung? I've been waiting here for 3 days for you, Moses. Also Mose, ich stehe jetzt hier schon seit 3 Tagen und warte auf dich. You could have sent me a message. Du hättest mir doch eine Message senden können. I could können. Have gone home, had some dinner and come back. Ich hätte nach Hause gehen können, hätte Abendessen können und dann hätte ich wieder daherkommen können. No, I don't think that's true. Also ich glaube nicht, dass das so war. Because I believe when Joshua saw Moses' face. Denn ich glaube, als Josua das Angesicht von Mose gesehen hat, he went, whoa. Da hat er gesagt, wow. Moses, you've met with God. Mose, du hast wirklich Gott getroffen. Keep your distance, please. Halte wirklich eine Distanz hier ein. No time. Keine Zeit. If we really want to know our Father. Wenn wir wirklich unseren Vater kennen wollen. No limited opportunity if we want to know our Father. Keine beschränkte Möglichkeit, wenn wir unseren Vater kennenlernen wollen. And the man who was begging at the temple court. Und dieser Mann, der da am Eingang des Tempels gebettelt hat. Was jumping and leaping and praising God. Der ist da herumgesprungen und hat Gott gelobt und gepriesen. Exactly the same way as we would have been doing in our hearts probably when we were saved. Das gleiche, was wir wahrscheinlich getan haben in unserem Herzen, als wir errettet wurden. But he did it publicly. Aber er hat es in der Öffentlichkeit gemacht. He caused a stir. Er hat da wirklich für Verwirrung gesorgt. And all of the people und all die Menschen dort were filled with wonder and amazement. Die waren voll Erstaunen dort zusammengekommen. At what had happened to him. Waren erstaunt über das, was mit diesem Mann geschehen ist. Friends, can I say this to you? Kann ich das zu dir sagen? We need the people of Austria and I need the people of Great Britain to be amazed at what my God can do. Wir müssen wirklich erreichen, dass die Menschen hier in Österreich, und ich brauche das bei mir in England, dass die Menschen in England darüber erstaunt sind, was unser Gott tun kann. Our God is an awesome God. Unser Gott ist ein erstaunlicher Gott. He is a God who created all things. Er ist ein Gott, der alle Dinge erschaffen hat. He is a creative God. Er ist ein kreativer Gott. Who has everything in control. Der alles unter seiner Kontrolle hat. But he gives us the freedom to go out of control. Aber er gibt uns die Freiheit, aus dieser Kontrolle herauszugehen. We must decide, do we want to be have him in control of our lives. Wir müssen die Entscheidung treffen. Wollen wir, dass er unser Leben unter seiner Kontrolle hat? Or do we want to control our own lives? Oder wollen wir unser eigenes Leben kontrollieren und bestimmen? You see, when we give God only a little bit of what he desires, wenn wir Gott nur ein klein wenig von dem geben, wonach er sich sehnt, we actually give him nothing at all. Dann geben wir ihm eigentlich überhaupt nichts. He says in the scriptures, he says, I hate your religion. Er sagt in der Schrift, ich hasse deine Religion. Why did he hate the religion? Warum hasst er die Religion? Because the people were giving him second best. Denn die Menschen haben ihm damals nur das Zweitbeste gegeben. They were giving him sheep with broken legs. Sie haben ihm Schafe mit gebrochenen Beinen gegeben. They were giving him what they didn't require. Sie haben ihm gegeben, was sie nicht brauchten. Rather than giving him the best. Anstatt ihm das Beste zu geben. Now obviously Peter and John. Aber ganz offensichtlich hier Petrus und Johannes. Wanted to give the best. Die wollten wirklich hier das Beste geben. And God was happy with him. Und Gott war glücklich mit ihnen. Because they gave the best. Weil sie das Beste gaben. He gave the best back to them. Hat er das Beste wieder zurückgegeben. The gospel was spoken about. Es wurde über das Evangelium gesprochen. The demonstration of what God had done had been spoken about. Und es wurde auch über die Demonstration Gottes gesprochen, über das, was Gott an diesem Mann getan hat. And it spread through the whole of Jerusalem. Und es wurde in ganz Jerusalem darüber geredet. And every demonstration that Jesus did on the earth. Und jede andere Demonstration, die Jesus getan hat hier auf der Erde, was what brought people to listen to him. Hat Leute wirklich zu dem Punkt gebracht, dass sie auf Jesus gehört haben. So whatever God has done for you, was auch immer Gott schon für dich getan hat, do not keep it to yourself. Halte das nicht für dich. Tell others of the wonders that God has done in your life. Sag anderen von den wunderbaren Dingen, die Gott in deinem Leben getan hat. Tell them why you believe. Sag ihnen, warum du glaubst. Tell them how God has proved it to you. Sag ihnen, wie Gott dir das bewiesen hat. That people may know. Damit die Menschen das wissen können. That there is one God in heaven. Dass es einen Gott im Himmel gibt. And he's our God. Und er ist unser Gott. And he can be theirs. Und er kann auch ihr Gott sein. And it's just a prayer away. Und er ist nur ein Gebet entfernt. May God bless you as you live for him. Möge Gott dich segnen, wenn du für ihn lebst. And as you desire. Und wenn du dich, wenn dein Verlangen danach ist, to be prepared, vorbereitet zu sein, positive, eine positive Einstellung, praising, dass du ihn lobpreist, and allow God to be powerful in you, und Gott auch erlaubst, dass er kraftvoll in dir wirken möge, and through you, und durch dich. Amen. Amen.